Dominik, du siehst müde aus. Nee, das ist ein schweres Trauma, was ich gerade erlitten habe, tatsächlich. Kurzer Hinweis, wir nehmen auf, direkt nach der letzten Ach-Folge und Dominik ist doch leicht bleich im Gesicht. Ja, aber mir geht's voll gut. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum. Ja, aber ich auch gar nicht. Er wird uns jetzt in mindestens 10 Hinweisen auf eine Persönlichkeit hinführen, die nicht mehr unter uns weilt. Ja, und die nicht ganz so geisteskrank war wie unser Protagonist in der letzten Folge. Aber wie immer, für zu Hause mitraten ist ausdrücklich erwünscht. Erstens, ich wurde 1805 als Sohn eines verarmten Schuhmachers und einer alkoholkranken Wäscherin geboren. Wann? 1805. Boah. Das ist ein schwieriges Jahrzehnt, finde ich. Waren die Krähen gerade, habt ihr das auch gehört? Ja. Wie bei Resident Evil. Das war gerade ein bisschen gruselig. Also man konnte hier ein paar Krähen hören, obwohl wir hier gerade mitten in der Nürnberger Innenstadt sitzen. In einem Gebäude vor allem. Ja. Nein, danke Dominik. Ich hätte gerne noch einen Hinweis. Ich galt als Hypochonder und war von vielen Ängsten geplagt. Na, berühmte Hypochonder gibt es ja doch einige. Nein, also Persönlichkeiten, denen man nachsagt, dass sie hypochondrische Züge gehabt hätten. Okay, zähl doch mal die 10 wichtigsten berühmten Hypochonder auf. Das klingt wie bitte. Clickbait. Bei Nummer 3 wirst du deine Schuhe verlieren. What? Hallo, wenn er so arm ist, dann klaut er dir auch die Schuhe und bringt ihn dann aber zu seinen Eltern zum Schuhreparieren. Ein armer Hypochonder. Ich glaube, ich mache mal Hinweis Nummer 3, oder? Während des Studiums verliebte ich mich in die Schwester eines Studienfreundes. Ich kann jetzt echt nicht so über Liebe lesen. Ey, das ist echt, ich bin für immer zerstört innerlich. Allerdings war sie bereits einem anderen Mann versprochen. Es wird nicht besser. Ihren Abschiedsbrief bewahrte ich zeitlebens in einem Ledersäckchen auf, das man erst nach meinem Tod fand. Wow. Das ist echt romantisch, Jürgen. Was, er war in sie verliebt? Ja. Yeah. Aber die konnte ja nichts mit ihm anfangen, weil sie... Sie war schon jemand anderem versprochen. Warum schreibt sie ihm dann einen Abschiedsbrief? Ja, denk mal drüber nach. Knickknack? Ja. Naja, oder ein Sorry, geht nicht, tut mir leid. Lass uns Freunde bleiben. Sie hat nicht Ja und nicht Vielleicht angekreuzt auf dem Zettel. Ja, nein, vielleicht. Aber ich befürchte, wir brauchen einen weiteren Hinweis. Die Wissenschaft diskutiert aber nach wie vor kontrovers, ob ich nicht homosexuell gewesen sei. Da habe ich mir eine kleine Notiz gemacht und zwar das schöne Wort hammersinnvoll, weil also das ist doch eine total sinnlose Diskussion zu Nachhinein, finde ich persönlich, aber egal. Warum? Weil es klar ist oder weil es klar ist, dass es nicht ist? Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, also ich meine, wir werden ja nachher herausfinden, wahrscheinlich, was es für eine Person war und es macht nicht den Riesenunterschied, ob der jetzt homosexuell war. Scheiße, jetzt wie gesagt, das ist ein er. Ja, also tatsächlich, ja, ob er homosexuell war oder nicht. Dominik, du verwirrst mich, ey. Also du meinst, es hätte theoretisch noch eine Frau sein können, dann wäre aber die Diskussion... Nein, es ist ein Mann. Dann wäre die Diskussion ja aber schon relevant gewesen. Es ist ein Mann, aber ob der jetzt homosexuell war oder nicht, finde ich persönlich jetzt am Ende des Tages nicht so wichtig. Viel wichtiger finde ich Hinweis Nummer 5. Auf meinen insgesamt 30 großen Reisen kam ich 32 Mal nach Dresden und 15 Mal nach Maxen bei Dresden. Dort schrieb ich auch, des Herzens Sonnenschein in Sachsen, er strahlt am schönsten doch in Maxen. Oh. So gesagt, auf meinen großen Reisen. Ich war halt gerade gedanklich so bei Magellan. Und ja, ja, ja. Dann kam 30 Mal nach Dresden. Auf nach Plauen. Ich habe den innigsten Wunsch nachzuschauen, ob die Stadt Maxen das irgendwo so zentral groß als Motto immer noch irgendwo stehen hat. Aber weißt du, wer aus Dresden kommt? Der gute Karl. Von unserer letzten Geschichte. Hinweis Nummer 6. Die deutschen Übersetzungen meiner Werke waren zunächst erfolgreicher als in meinem Heimatland. Viele deutsche Schulen und Straßen sind nach wie vor nach mir benannt. Karl Marx. Ja, Karl May hatten wir ja schon mal. Ja. Ich habe Karl, das hilft mir alles nicht. Also nee. Er schreibt wohl irgendwas und er kommt nicht aus Deutschland. So viel habe ich mir gemerkt. Und er war nicht schwul. Vielleicht. Vielleicht nicht schwul. Es war nicht wichtig, aber schwul. So rum. Entschuldigung. Siebtens. Meine Werke sind nicht nur zeitlos, sie gehören mittlerweile zur Weltliteratur. Was eine ziemliche Nichtaussage ist, gebe ich ja offen zu, aber dennoch. Ja, ja. Ich überlege gerade, ich habe auch eine Person rausgesucht, natürlich, etliche der Hinweise sind die gleiche Person, die ich auch vorbereiten wollte. Aber ich glaube, an dieser Stelle weicht es jetzt von dem ab. Ja, Autoren. Rudyard Kipling. Nein. So, Hinweis Nummer 8 wird jetzt tatsächlich schon ziemlich gut. Im Hafen Kopenhagens steht eine Bronzestatue, die meine vielleicht bekannteste Figur zeigt. Die kleine Meerjungfrau. Die kleine Dominik ist ein großer Fan. An dieser Stelle möchte ich liebe Grüße sagen. Wie heißt sie denn? Erst männlich? Wie heißt sie denn, Mensch? Ich war letztes Jahr bei der kleinen Meerjungfrau. Heißt er anders? Aber wie Vornamen? Anders. Ja, Anders. Andersen. Der Vorname? Hans Christian Andersen. Stimmt, Hans Christian Andersen. Vielen Dank. Super. That's it. Hans Christian Neuntens, Andersen. Ich war der bekannteste Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Zehntens, Disney hat sich mit mir einen goldenen Arsch verdient. Frozen Arsch. Angelehnt an mein Märchen Die Schneekönigin, hat über 2,5 Milliarden eingenommen. Von Sexy Ariel, der kleinen Meerjungfrau, die den Kopenhagener Hafen unsicher macht, ganz zu schweigen. Die hat aber ein bisschen ein anderes Ende als in der Disney-Version. Die tatsächlich ist so, dass auch bei Frozen und bei vielen anderen Werken halt immer quasi, er hat Märchen gemacht, ja. Und wie so häufig ist halt dann tatsächlich fürs Kino adaptiert worden. Ja, und stellenweise auch nur lose angelehnt worden. Aber ich habe noch ein, zwei Märchen, die er geschrieben hat, unter anderem auch das hässliche Entlein, Däumelinchen und die Prinzessin auf der Erbse. Ja. Also er hat insgesamt 156 Märchen und noch, 156. Und noch viele, viele andere bekannte quasi Werke gemacht. Moment, und, kurze Frage. Hat er, wie die Gebrüder Grimm, auch viele Volksmärchen dann auch erstmal niedergeschrieben? Ich glaube. Oder hat er wirklich alles selbst erfunden? Also meine Information, hat er die wirklich erfunden. Wow. Was ich ziemlich krass finde. Wenn du mir überlegst, dass er halt auch 1805 geboren wurde. Ich meine, bis dahin gab es ja schon unzählige Märchen. Und heutzutage schreibt ja niemand mehr Märchen. Ja, keine Ahnung. Also die Victoria ist nämlich Dänin und auch ein großer Fan unseres Podcasts. Oh. Und hat gesagt, Grüße. Dominik, mach mal einen Dänen. Dominik, den lügen nicht. Ja, denen lügen nicht. Das ärgert mich jetzt schon wieder, dass ich da nicht so ohne weiteres draufgekommen bin. Ich stand letztes Jahr vor dieser Meerjungfrau und habe mir noch gedacht, huch, ist die aber klein. Das sagen alle, die kenne, die mal gesehen das haben. Das wirkt aber vor allem so, weil da halt einfach 1000 Touristen davor stehen und du so dich drüber streckst und dann fährt dahinter, das fand ich das Geilste, fährt dahinter dann immer noch so ein Aussichtsboot nach dem anderen vorbei, die die ganze von hinten dann betrachten und fotografieren und klack, klack, klack und weiterfahren. Ja. Also das ist so ein nicht enden wollender Touristenstrom. Aber ist sie vom Land oder von der See aus besser zu sehen? Vom Land. Also sie ist am Ufer da, ja. Sie ist dem Land zugewandt und vielleicht 2 Meter vom Ufer entfernt. Also die ist da auf so einem Stein. Und du kannst relativ nah mit dem Boot dran vorbeifahren, aber du siehst sie halt von hinten. So. Ja. Ja, super. Wenn man das mag. Ja, was sieht man beim Skispringen von hinten? Dieter Thomas Heck. Da, da, da, da. Dieter Thoma ist ein deutscher Skispringer. Ah, Philipp. Okay. Und Dieter Thomas Heck war ein bekannter deutscher Moderator. Ich wollte gerade sagen, mit letzterem kann ich was anfangen, aber der ist aber nicht Sportler ist aber nicht mein Ding. Das wäre voll geil, wenn Dieter Thomas Heck einfach Ski gesprungen wäre. Das würde ich mir wiederum gerne ansehen. Danke. Gerne wiederhören tun wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge, wenn auch ihr uns mal eine Persönlichkeit aus der Geschichte zusteckt. Freuen wir uns auch drüber. Einzige Prämisse, sie darf nicht mehr unter uns weilen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieter Thomas.